Yo, ey, wir sind back in der Bowag. Mit länger Flow als von Hover. Yeah, boss, Leben als düsse Kollege mag. Bitte Bass, sit in car, sip an ne Bass, mo Evan. Nee, ist da Wetter so wie dem die Bricks zu flippen. Und volle Bulls, Ritz im Kim. Doch erst take wie ein Trip von Amsterdam, nur leer. Sit hier in Panama, prepare. Gönn, lecker, lecker, erstmal gönn. Mit den Frönen, lecker, lecker, einfach gönn. Du den Plön, lecker, lecker, erstmal gönn. Lecker, egge mi, egge ni, du gönnst sie, du gönnst mi. B.U.'s geil und nur Borben, dat is a gegen D von Ön. Volker chill nicht mehr an Olli, dat is a gegen D von Gönn. Kick die an, wo wir durch die City trappen, dope. Wie habt einen Korn, man noch ist als ein Low-Teen-Mutter. Find us einfach a paar. Wenn sie us ob Tinder Süd, dann drückt sie ob dat Haar. Will ich nicht haten, man ist dann normal. Verdammt ich normal, ich komm in ne Mall. Wie gönn us von Dorum, wie gönnt jo dat Oxid, dann doppelt der Baker so'n Krisenschmuck. Gönn, lecker, lecker, erstmal gönn. Mit den Frönen, lecker, lecker, einfach gönn. Du den Plön, lecker, erstmal gönn. Lecker, egge mi, egge ni, du gönnst sie, du gönnst mi. Ey, ich bin Flyer, ach so ein Fullblatt. Und bebitte froch nicht, wat für'n Saft. Ey, ich glaub von dir, habt sie grad in dat Radio snackt. Denn sie hebt doch von ein Opfer snackt. Ich bin sicker, seh'n die Snöf-Hat. Und die Ladies für mi Knöf-Nett. Bin on fire, so as für Mann. Und mein Kledor steht es Türmann. Hoch, deutsche Rappers brauchen Plan B. Weht nicht wat wie in Abu Dhabi Plan D. Und du fragst die, wat ist denn, wat ist denn, wat ist denn los? Wie stört ab von Kenny, findest warte du? Gönn, lecker, lecker, erstmal gönn. Mit den Frönen, lecker, lecker, einfach gönn. Du den Plön, lecker, erstmal gönn. Lecker, egge mi, egge ni, du gönnst sie, du gönnst mi. Gönn, lecker, lecker, lecker, lecker, gönn. Lecker, lecker, lecker, einfach gönn. Lecker, gönn, gönn. Lecker, egge mi, egge ni, du gönnst sie, du gönnst mi.